Kapitel 3 Im Hafen. Lange Zeit sind die deutschen Häfen nicht im Spiel. Das sind französische Häfen, sind niederländische Häfen. Es ist sehr häufig der Weg über England. Und von da aus läuft dann der Transport in Richtung auf die USA. Hamburg und Bremen kommen seit den 1830er, 40er, aber insbesondere ab den 1850er Jahren ins Spiel. Die Ankunft in der Hafenstadt ist für die meisten Auswanderer ein Schock. Viele kommen aus kleinen Dörfern und haben noch nie eine Stadt, einen Hafen oder große Schiffe gesehen. Die Menschen aus Süddeutschland verstehen die Sprache der Hansestädter in Bremen und Hamburg nur sehr schlecht, mitunter gar nicht. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts stehen die Emigranten mit ihrer Ankunft in der fremden Metropole vor einem Berg existenzieller Probleme. Wo können sie kostengünstig unterkommen? Wie die Schiffspassage buchen, die für die Überfahrt notwendigen Dinge wie Geschirr, Matratze, Lebensmittel erwerben? Und wie können sie sich davor schützen, von skrupellosen Geschäftemachern und Gaunern ausgeplündert zu werden? In Hamburg gibt's keine so großen Schwindler und Taschendiebe wie auf dem Bahnhof, wo man im Wartesaal übernachten musste. Da darf man nicht schlafen. In der Zeit der Segelschiffe ist unklar, wie lange man im Hafen ausharren muss, bis das Schiff losfährt. Unseriöse Wirtsleute vermieten den Wartenden überteuerte, schlechte Zimmer mit katastrophalen hygienischen Bedingungen und im Hafengebiet gehen Taschendiebe ihrem Geschäft nach. Wird man ausgeraubt, kann man nicht mehr auswandern. Die Hafenstädte Bremerhaven und Hamburg bieten während der Auswanderungswellen ein chaotisches Bild. Überfüllte Straßen, ratlose, ungeduldige Auswanderer, die auf ihr Schiff warten, Armut, Krankheit, Elend. Die Schiffe nach Amerika haben zwar festgelegte Abfahrtszeiten, doch die gelten nur ungefähr. Ein regelmäßiger, halbwegs pünktlicher Verkehr über den Atlantik existiert nicht und etabliert sich im Laufe des 19. Jahrhunderts erst langsam. Die Auswanderer können nichts weiter tun, als abzuwarten, und in dieser Wartezeit kommen weitere Auswanderer in den Häfen an. Die Übernachtungsmöglichkeiten werden knapper, die Plätze auf den Schiffen rarer, die Preise steigen. Wir liegen hier schon 8 Tage und lauern auf unser Schiff, welches noch nicht hier ist. Unser Schiff, Liverpool genannt, soll vor dem Kanal liegen und wegen ungünstiger Winde nicht hierher kommen können. Hier warten 1200 Menschen, die auf den 15. bestimmt waren, und ca. 3000 Menschen sind schon fort. Hessen, Bayern, Württemberger und Sachsen. Die Überfahrtspreise steigen jeden Tag. Wir waren froh, dass wir uns hatten einschreiben lassen. Sonst hätten wir müssen 40 Reichstaler in Gold bezahlen. Es waren mehrere hier, die gedachten, für 28 Reichstaler überzukommen und hatten auch nicht mehr. Also ist ihnen nichts anderes übrig geblieben, als wieder in die Heimat zurückzukehren. Eine Überfahrt kostet in den 1850er Jahren zwischen 40 und 45 Reichstaler. Die Preisschwankung hängt von der Jahreszeit ab und variiert auch ein wenig von Reederei zu Reederei. Die Summe entspricht etwa 3 bis 4 Monatsgehältern eines Handwerkers. Die Menschen arbeiten allerdings nicht regelmäßig. Da in dieser Zeit vor allem ganze Familien fortgehen, muss zusätzlich für die Ehefrau und die Kinder das Passagegeld aufgebracht werden, sodass ein Handwerker im Durchschnitt 1 bis 2 Jahre benötigt, um die erforderliche Summe anzusparen. Liebe Eltern und Geschwister, als wir in Bremen abreisten, war der Andrang von Auswanderern so groß, dass der Preis des Überfahrtsgeldes auf 106 bis 108 Gulden für den schlechtesten Platz und 120 Gulden für den besseren stieg. Allein da ich schon akkortiert hatte, so kam ich für 96 Gulden fort und hatte somit nichts zu bereuen in dieser Hinsicht. Der Aufenthalt in den Häfen ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Je später Sie ins 19. Jahrhundert gehen, desto besser organisiert sind diese Wege, weil Agenten ganz konkret Abfahrtzeiten zur Verfügung stellen können, weil der Transatlantikverkehr so stark ausgebaut ist, dass mehr oder minder im wöchentlichen Rhythmus Schiffe fahren. Im frühen 19. Jahrhundert ist dieses System bei weitem nicht so ausgebaut. Es kann sein, dass man wirklich Wochen auf ein Schiff warten muss, weil keine Schiffe fahren, weil es Schiffskatastrophen gegeben hat, weil es Stürme im Atlantik gibt. Und teilweise hat das dann zur Folge, dass sich die Auswanderer in den Hafenstädten ruinieren. Sie haben also kaum eine Möglichkeit, diese Zeit in den Häfen billig zu gestalten. Sie müssen ihren Lebensunterhalt finanzieren, sie müssen eine Wohnung anmieten oder ein Zimmer anmieten oder irgendeine Unterkunft anmieten und das kostet Geld. Und ein ganz großer Teil der Auswanderer ist vergleichsweise schwach mit Geldmitteln ausgestattet und von daher ist also jeder Tag in den Hafenstädten ein verlorener Tag und kann im Zweifelsfall die Menschen ruinieren. Was dazu beiträgt, dass die Staaten Bremen und Hamburg dann auch versuchen, in diesem Bereich bestimmte Regelungen zu treffen. Es wird dafür gesorgt, dass bestimmte Auswandererherbergen zur Verfügung stehen, die relativ kostengünstig sind. Es wird versucht, die Schifffahrtslinien dazu zu bringen, einigermaßen regelmäßigen Verkehr zu betreiben. Das ist nicht Fürsorge, sondern das wirtschaftliche Interesse der Hafenstädte, denn Hamburg und Bremen leben zum erheblichen Teil von dieser Auswanderung. Wir wurden in Hamburg in unseren Gasthof gefahren, ins Gasthaus zum südlichen Hof. Hier haben wir zweimal übernachtet, aber besser doch als in dem elenden Frankfurt. Dieser Gastwirt war schon 20 Jahre Schiffskapitän und ist nur auf des Auswanderers Wohl aus. Die anfangs schlechten, teilweise katastrophalen Zustände stellen für die Bewohner der Hafenstädte eine große Belastung dar. Die vielen fremden Menschen haben wenig Geld und versuchen, ihre begrenzte Barschaft so gut wie möglich zusammenzuhalten, denn sie ist ihr Startkapital für die neue Welt. Sie schleppen möglicherweise Krankheiten ein und wenn sie ruiniert sind, sitzen sie als Bettler in den Straßen. Um den sozialen Frieden zu wahren und gleichzeitig den Auswanderern einen gewissen Schutz zu bieten, erlässt Bremen 1834 ein Gesetz, in dem Rahmenbedingungen für die Betreuung bzw. Behandlung der Auswanderer festgeschrieben werden. Die Einhaltung dieser Bestimmungen wird von Beamten der Hansestadt überprüft. Das geschieht in enger Kooperation mit den Reedern, die ebenfalls ein reges Interesse daran haben, die Auswanderer möglichst problemlos auf ihre Schiffe zu bringen. Mit der Gründung der HAPAG und des Norddeutschen Lloyd in den 1840er und 1850er Jahren beginnt die Phase, in der sich die Auswanderung zum großen Geschäft entwickelt. Parallel dazu wird der Handel von Gütern zwischen den Hansestädten Bremen und Hamburg mit Amerika intensiv ausgebaut. In diesem Zusammenhang wird dann ganz wichtig, dass viele Produkte von diesen hansischen Schiffen in den USA gekauft werden, in Richtung auf Europa transportiert werden, dass Europa aber wenig Güter bietet für den Transport in Richtung auf die USA. Und clevere Geschäftsleute in Bremen und Hamburg kommen dann auf den Gedanken, ihre Schiffe auf dem Hinweg in die USA doch mit Auswanderern zu füllen, um dann auf dem Rückweg wertvolle Güter einkaufen zu können, die man in Europa sehr gut verkaufen kann. Nachdem vor allen Dingen seit den 1830er Jahren, 1840er Jahren diese Transatlantiklinien das Geschäft entdeckt haben, versuchen sie mithilfe des Aufbaus eines Agentennetzes dieses Geschäft zunehmend stärker auszubauen. Diese Schifffahrtslinien versuchen in den zentralen Auswanderräumen überall, über jedes Dorf hinweg ein Netz von freiberuflichen Agenten aufzubauen, die aufgrund von privilegierten Beziehungen zu diesen Schifffahrtsgesellschaften dafür sorgen, dass die Schiffe gut gefüllt sind. Die Agenten verkaufen den Auswanderungswilligen die Fahrkarten für die Überfahrt. Sie organisieren den Transport vom Heimatdorf zum Hafen inklusive der notwendigen Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkeiten auf dieser Strecke. Sie sorgen dafür, dass ihre Kunden zur richtigen Zeit auf das richtige Schiff gelangen und versorgen sie mit Informationen für die Reise in Bezug auf Proviant, Matratzen, Decken etc. Ein ganz erheblicher Teil der Auswanderung läuft jetzt über Prepaid-Tickets, auch das von den Reedereien und Agenten organisiert. Die Fahrkarten werden von Verwandten und Bekannten, die bereits in den USA leben und dort etabliert sind, vorfinanziert. Zunächst steht dieses Agentenwesen allerdings in eher unseriösem Ruf. Damit sie nun ihren Zweck, recht viele anzuwerben, desto besser erreichen mögen, gebrauchen sie alle möglichen Kunstgriffe. Sie pflegen, solange es die Aufführung der Komödie erfordert, in Kleidern großen Staat zu machen, die Taschenuhren fleißig zu besehen, in allen Stücken sich als reiche Leute aufzuführen, um die Leute nur desto neugieriger zu machen, in ein so glückliches und reiches Land zu ziehen. Sie machen solche Vorstellungen und Beschreibungen von Amerika, dass man glauben sollte, es seien darin lauter elsässische Felder, die sich selbst ohne große Mühe beackern ließen, und als ob die Berge voller Gold und Silber seien und die Brunnen nichts als Milch und Honig spenden und dass wer mitgeht als ein Knecht, der wird ein Herr, als Magd, die wird eine gnädige Frau, als Bauer, der wird ein Edelmann, als Bürger und Handwerksmann, der wird ein Baron. Um sich unliebsamer Konkurrenten zu entledigen, insbesondere ausländischer Reedereien, die in Deutschland ebenfalls um Kundschaft werben, kooperieren Auswanderungsagenten gelegentlich mit den Behörden. Thorn, den 23. Juni 1883, an den Polizeipräsidenten Frankfurt am Main. Der hier wohnhafte Auswanderungsagent Caro überreicht die fünfte Auflage, welche ihm heute von der Firma Prinz & Zwangenburg Amsterdam, Generalagentur für Auswanderer, zugegangen ist. Beachtenswert ist dabei die auf dem roten Zettel befindliche Empfehlung der Linie Amsterdam-Rotterdam nach New York für militärpflichtige Auswanderer. Besonders für die Beförderung von militärpflichtigen oder noch im preußischen Militärdienstverhältnis verkehrenden jungen Leute empfehlen wir unsere Linie angelegentlichst, da in unseren Hafenplätzen weder Militärpapiere noch Pässe, überhaupt gar keine Papiere nötig sind. Strengste Diskretion über die Beförderung dieser Passagiere wird von uns zugesichert. Junge Männer, die militärpflichtig sind, dürfen nicht auswandern. Viele beschließen daher, heimlich zu gehen und nehmen solche Dienste gerne in Anspruch. Im Laufe der Zeit mehren sich dann positive Berichte über die Agenten. Ich will jeden aufmerksam machen. Der nach Amerika will, soll sich an Textor wenden. Wir wollen einem jeden raten, der nach Amerika will, sich zu Hause einzuschreiben. Und am besten ist es in Leipzig, wo Herr Kümmel Agent ist. Je stärker sich am Ende die Abwanderungsgebiete verlagern, desto stärker sind dann auch diese Transatlantiklinien darum bemüht, neue Auswanderungsregionen zu erfassen. Seit den 1870er Jahren wird zunehmend stärker ein Agentennetz in Ostelbien aufgebaut. Und seit dem faktischen Ende der deutschen Auswanderung, Anfang der 1890er Jahre, versuchen diese hanseatischen Transatlantiklinien, die sehr gut gelebt haben vor dem Hintergrund des Transportes der Auswanderung, außerdeutsche Gebiete für die Auswanderung zu erschließen. Und das sind dann vor allen Dingen polnische Gebiete. Polen als Staat gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Polen ist entweder Preußen oder Österreich-Ungarn oder Russland. Seit den 1890er Jahren sind es also zum einen Polen, die auswandern. Es sind Litauer, Letten, zum Teil Russen, Weißrussen, Ukrainer. Und darunter ist der Anteil der Juden sehr groß. Dass diese Auswanderung aus diesen Gebieten seit den 1890er Jahren zunehmend stärker wird, hat damit zu tun, dass in diesen Gebieten Amerika als Ziel entdeckt wird und dann wiederum Kettenwanderung eine ganz erhebliche Rolle spielt. Das hat aber auch damit zu tun, dass die wirtschaftliche Situation in diesen Gebieten außerordentlich schlecht ist. Es gibt sehr, sehr starken Bevölkerungsanstieg. Dieser Bevölkerungsanstieg trägt dazu bei, dass zum Teil Hungersnöte auftreten. Und es kommt, das gilt vor allen Dingen für die Juden, noch hinzu, dass sich insbesondere im Zarenreich Antisemitismus weiter verbreitet. Seit Anfang der 1880er Jahre gibt es starke, durchaus auch vom zarischen Staat unterstützte antisemitische Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Existenz der Juden immer stärker gefährdet ist. Nach der Ermordung des Zaren Alexander II. Im Jahre 1881 wird von Seiten der Regierung behauptet, die Täter seien jüdische Terroristen. Daraufhin setzen Pogrome ein, die bis 1913 immer wieder aufflammen, den Juden die Lebensgrundlage entziehen und viele das Leben kostet. Viele entschließen sich, auszuwandern. Die hamburgischen bzw. bremischen Transatlantiklinien machen sich diese Auswanderung wiederum zunutze, versuchen diese Auswanderung in ihre Häfen zu lenken. Das gelingt auch. Ein ganz erheblicher Teil der Auswanderung aus Osteuropa läuft über Bremen bzw. Hamburg. Ein Problem gibt's dabei. Deutschland, das Deutsche Reich bzw. Preußen versucht, diese Auswanderung sehr eng zu führen in Richtung auf diese Auswandererhäfen Bremen bzw. Hamburg. Preußen, Deutschland hat kein Interesse an einer Einwanderung, insbesondere von Juden. Preußen, Deutschland hat kein Interesse an einer Einwanderung, insbesondere von Polen. Preußen, Deutschland hat ein Interesse daran, dass diese Auswanderer dann auch tatsächlich in den USA landen und baut ein System der Auswandererkontrolle auf, die dazu führt, dass diese Auswanderung von der preußischen Grenze im Osten bis nach Hamburg bzw. Bremen vollständig kontrolliert wird. In separaten Eisenbahnwaggons oder in separaten Zügen werden diese Menschen in Richtung auf Bremen, Bremerhaven bzw. Hamburg transportiert, dort in separaten Auswandererhallen kontrolliert, unmittelbar auf die Schiffe transportiert, sodass sie deutschen Boden kaum betreten. Es ist perfekt durchorganisiert. Und zwar von den Schifffahrtsgesellschaften selbst. Das macht nicht der Staat. Die Schifffahrtsgesellschaften errichten an der preußisch-deutschen Grenze in Richtung Österreich-Ungarn bzw. Russland auf eigene Kosten Durchgangslager. Stationen, in denen die Immigranten registriert werden, in denen die Auswanderer eine gewisse Anzahl von Tagen bleiben. Die Amerikaner beginnen 1892 damit, Leute abzuweisen, die nicht gesund sind oder amtliche Auflagen nicht erfüllen. Die Reedereien kontrollieren und untersuchen die Auswanderer daher bereits vor der Reise sehr genau, denn jeder, der abgewiesen wird, muss zurück nach Bremerhaven oder Hamburg transportiert werden, zu eigenen Kosten der Reederei. Wenn die Eisenbahnwaggons voll sind, fahren sie los. In Zwischenstationen, beispielsweise Ruhleben bei Berlin, halten die Züge. Die Menschen müssen aussteigen und werden weiteren Gesundheitskontrollen unterzogen. Dann Duschbad und Desinfektion des Gepäcks. Diese häufigen Kontrollen und die schroffen Umgangsformen der Bahnbeamten, Registrierungsbeamten, Untersuchungsbeamten und des Aufsichtspersonals verwirren und verunsichern die Auswanderer. Man hatte uns an einen Ort gebracht, wo nur ein einziges Haus zu sehen war. Unsere Sachen wurden uns weggenommen, unsere Freunde von uns getrennt. Ein Mann inspizierte uns, als wolle er unseren genauen Marktwert feststellen. Kinder schrien in einer Art, die Schreckliches anzudeuten schien. Nach ein paar Tagen im Durchgangslager geht es weiter nach Hamburg oder Bremerhaven, wieder mit dem Zug. Und dort erfolgt erneut eine Gesundheitskontrolle. In Hamburg dürfen die Auswanderer den Zug erst im Hafengebiet am Amerika-Kai verlassen, wo sie in speziell errichteten Auswandererbaracken Quartier beziehen, zwingend vorgeschrieben für alle, die mit Fahrscheinen der billigsten Wagenklasse unterwegs sind. Wer eine komfortablere Klasse gebucht hat, ist nicht an den Lagerzwang in den Baracken gebunden, deren Standard auch nach damaligen Maßstäben als recht primitiv gilt. Bald, wir befinden uns im Sommer des Jahres 1892, naht der Schatten einer entsetzlichen Katastrophe. Aus Anlass des Auftretens der Cholera in Russland ist anzuzeigen, dass eine Gefahr für Hamburg in dem Verkehr der russischen Auswanderer entschieden vorliegt und Maßnahmen verlangt, warnt der Hamburger Medizinalrat Dr. Kraus. Vergeblich. Mitte August bricht die Epidemie aus und verbreitet sich mit furchtbarer Geschwindigkeit in der Stadt, denn die Krankheitserreger sind in das Wasserleitungsnetz eingedrungen. Das Leitungswasser wird an einer Stelle der Elbe entnommen, an die auch Abwässer des Hafens gelangen. Eine Sandfilteranlage befindet sich noch im Bau, sodass das verseuchte Wasser ungefiltert in die Haushalte geleitet wird. Die Epidemie dauert 3 Monate. Ende November ist sie vorbei. Die Frage, ob die Cholera durch russische Einwanderer eingeschleppt wurde oder von einem Frachtschiff aus dem französischen Le Havre kommend, wo die Krankheit bereits im Juli wütete, also gut 1 Monat vor ihrem Ausbruch in Hamburg, wird nicht eindeutig geklärt. Die öffentliche Meinung aber ist einhellig. Es waren die Auswanderer aus dem Osten. Der Senat erlässt ein Verbot, russische und österreichisch-ungarische Immigranten im Zwischendeck zu transportieren. Das ist das faktische Aus für das große Geschäft mit den Auswanderern. Doch der Hamburger Reeder Albert Ballin versucht, das Geschäft zu retten. In zähen Verhandlungen ringt er dem Hamburger Senat nach Jahren schließlich das Einverständnis für einen neuen Organisationsplan ab. Die Verschiffung der Auswanderer soll zukünftig nicht mehr direkt über Hamburg, sondern über Cuxhaven, Hamburgs vorgelagerten Hafen an der Elbmündung, abgewickelt werden. Die Züge aus dem Osten bringen die Auswanderer allerdings weiterhin zunächst nach Hamburg, wo Ballin am Eingang des Hafens eine kleine Stadt errichten lässt. Die Auswandererhallen. Der Bauplatz wird nicht zuletzt deshalb auf der Veddel gewählt, um die Auswanderer vom Stadtgebiet fernzuhalten. Sie verbringen dort die gesamte Zeit von ihrer Ankunft bis zu ihrer Abreise und verlassen das Gelände nie. Als die Auswandererhallen im Jahre 1901 ihren Betrieb aufnehmen, sind sie so ausgelegt, dass 1000 Menschen gleichzeitig untergebracht werden können. Ihr Leben in der Warteschleife bis zur Abreise in die neue Welt verbessert sich gegenüber den früheren Auswandererbaracken am Amerika-Kai deutlich. Albert Ballin, selbst jüdischer Abstammung, legt Wert darauf, dass neben einer christlichen Kirche auch eine Synagoge auf dem Gelände errichtet wird. Jüdische Auswanderer finden zudem koschere Küchen und einen eigenen Speisesaal vor. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Die Auswandererzahlen übersteigen bald die Kapazität der Hallen. Im Eröffnungsjahr werden 92.000 Menschen einquartiert. Ein Jahr später sind es bereits 123.000. 1903 144.000. Die Anlage wird erweitert, bis sie schließlich zwischen 4.000 und 5.000 Menschen gleichzeitig zu beherbergen vermag, die im Auswandererstädtchen auf ihr Schiff nach Amerika warten. Das größte Ereignis war stets die Ankunft eines Schiffes, das einen Teil der wartenden Passagiere an Bord nahm. Wenn die Tore sich öffneten und die Glücklichen Abschied nahmen, verließ die Zurückbleibenden alle Hoffnung, dass sich die Tore jemals für sie auftun würden. Zu guter Letzt kamen freilich auch wir an die Reihe. Wenn der Tag der Abreise gekommen ist, werden die Emigranten, von einer Blaskapelle eskortiert, zu den Elbschiffen geleitet, die sie den Fluss hinunter zur Mündung nach Cuxhaven bringen, wo am Kai der Dampfer für die Überfahrt in die neue Welt wartet. Über die Häfen von Hamburg und Bremerhaven wanderten die Ahnen vieler erfolgreicher und berühmter Menschen in die USA aus. Die Vorfahren von Barbara Streisand, George Gershwin, Steven Spielberg, Elvis Presley.